You ain't stopping us now. Yeah. Wir machen ein bisschen weniger Licht und ich will bitte nur einmal das Ende sehen bis das Ende. Aber bis das Ende. Schieß los. Schieß los. Bis das Ende will ich das sehen. Ist noch nicht spät. Okay? Und ich bitte euch jetzt, wir gehen einmal links und wieder rechts ganz langsam. Richtig feiern. Die Party, Leute, muss richtig zeigen, ein bisschen Stimmung, ich höre gar nichts, ja. Zeig mir ein bisschen Stimmung! Lass uns feiern. Und jetzt bitte die Hände klatschen, guck mal her. Aber los! Und wenn ich sage 1, 2, 3, schrei mal laut. 1, 2, 3, jetzt! Und die letzte Mal das Hände, ich will es sehen. Und die letzte Mal, und dann beginnt weiter richtig knallen. Schieß mal los hier, guck mal her. Du auf, die Kamera auf, die Kamera auf. but she couldn't find how to push through. At the end of everything we have, only faith helps you. Yeah. Sensation, pause is not in place. See, mind and body must be free to please take it all in. Nothing to lose, everything to win. Let it control you, hold you, mold you. Not the old, the new. Touch it, taste it, free your soul and let it base you. Got to be what you wanna. If the groove don't get you, the rhyme flow's gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Go! Rhythm, you can feel it, you can feel it. Rhythm, Shooting. your devotion. Take it down, Mikey. Take it down, Mikey. Take it down, Mikey.